Zunächst allerdings macht sich durch den stählernen Willen des Generalquartiermeisters General Ludendorff eine ungeheure Belebung der deutschen Abwehrkraft geltend, indem der glühende Patriot auf allen Gebieten, die mit der Kriegführung zusammenhingen, den Willen zu Kampf und Sieg durchsetzt und der deutschen Regierung einen Impuls zu geben versucht, der eigentlich von dieser selbst hätte ausgehen sollen. So muss die oberste Heeresleitung immer wieder über ihr eigenes Arbeitsgebiet hinausgehen, um überhaupt eine Weiterführung des Krieges ermöglichen zu können. Gerade in dieser Überanstrengung jedoch müssen wir die Größe des Mannes bewundern, der, in den Brennpunkt der Hoffnungen des deutschen Volkes rückend, der Deutsche wird, gegen den sich die feindliche Propaganda ebenso wie die unterwühlende Tätigkeit der Vaterlandsverräter im Innern wendet, die gerade in diesem Kriegsjahre zum ersten Male rechte Gestalt angenommen hat. Die Türken haben sich am 26. April 1916 durch Aushungerung der englischen Besatzung in den Besitz von Kut el Amara setzen können. So ist der Sieg des greisen Generalfeldmarschalls von der Goltz bei Ktesiphon noch nach seinem Tode voll ausgereift. Das Jahr 1916 sieht auch die größte Seeschlacht der Weltgeschichte, die erste und einzige Begegnung der Deutschen mit der englischen Hochseeflotte. Seit Admiral Reinhard Scheer die deutsche Hochseeflotte führt, hat er auf Kreuzungsfahrten in der Nordsee die Gefechtsfühlung mit den Engländern gesucht. Auf einem solchen Vorstoß gegen die Nordspitze Jütlands trifft er vor dem Skagerrak auf die gleichfalls erkundende englische Flotte und es entwickelt sich in den Nachmittagsstunden des 31. Mai ein Treffen, geführt zuerst zwischen den Kreuzergeschwadern des Admirals Hipper und Admirals Beatty. Sogleich wenden sich die Hauptkräfte der beiden Flotten dem Kampfe zu, der durch die treffliche Feuerkraft und Feuerschulung der deutschen Schlachtkreuzer Moltke, Seydlitz, Derfflinger, von der Tann und Lützow einen für die Engländer verhängnisvollen Verlauf nimmt. Die beiden Schlachtkreuzer Indefatigable und Queen Mary fliegen in die Luft und nur durch den besonderen Heldenmut eines Offiziers entgeht Bertys Flaggschiff der Vernichtung. Der Admiral muss seinen Kurs auf die Hauptmacht der englischen Flotte nehmen, die unter der Führung Jellicoes dem Kreuzergeschwader zu Hilfe eilt. Nun kämpfen die vereinigten Flotten gegeneinander. Die Engländer zwingen die Deutschen zu einem Kampf in ungünstiger Stellung, indem sie selbst gehüllt in die Dämmerung der einbrechenden Nacht feuern, während die deutschen Schiffe, westlich von ihnen entwickelt, in das grelle Licht der Abendröte gelangen. Diese ungünstige Lage zu verbessern, lässt Admiral Scheer das eine Mal die Panzerkreuzer, das andere Mal die Torpedoboote gegen den Feind anbrausen und erzwingt dadurch in beiden Fällen ein Ausweichen der Geschwader Jellicoes. Die Nacht trennt die feindlichen Hauptstreitkräfte, aber zwischen den leichten Schiffen toben in der Dunkelheit erbitterte Kämpfe, um Torpedierungen zu erreichen. Der Plan des Engländers, die deutsche Flotte durch seine Bewegungen längs der jütischen Küste von ihren Heimathäfen abzuschneiden, ist misslungen. Als der Morgen anbricht, haben die beiden Flotten die Gefechtsfühlung miteinander verloren. Jellicoe kehrt mit seiner Flotte, die schwere Verluste erlitten hat, nach England zurück im Bewusstsein, besiegt zu sein. Im Feuerkampf der beiden Groß ist das Schlachtschiff Invincible gesunken und der Warspite schwer beschädigt worden. Scheer aber kann den schon während der Seeschlacht angetretenen Marsch nach dem Süden unbehindert fortsetzen. Von seinen großen Einheiten hat er nur den schließlich völlig manövrierunfähigen Lützow eingebüßt. Die deutschen Schiffe haben sich trotz ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit den Engländern durchaus überlegen gezeigt. Die oberste Heeresleitung hat die Gefahren erkannt, die im Verlaufe der Brusilow-Offensive und der Sommerschlacht auftauchten. Der Gegner ist an Kriegsmaterial zu sehr überlegen. Die deutsche Kampftaktik war falsch. Die furchtbaren Verluste des vergangenen Jahres waren zum großen Teil darauf zurückzuführen. Es gilt, die deutsche Erzeugung an Mitteln des Krieges in gewaltigem Maß zu steigern und das deutsche Menschengut durch eine neue Taktik zu sparen. Schon im September überreicht die oberste Heeresleitung Anträge, die auf eine Mobilmachung der Heimat zur Herstellung von Kampfmitteln hinarbeiten. Aber das Gesetz über die Hilfsdienstpflicht wie es nach mehrwöchigem Zögern des Reichskanzlers endlich am 2. Dezember 1916 durch den Deutschen Reichstag zustande kommt, ist nur eine Verstümmelung des Entwurfes. Dieser wollte alle Deutschen vom 15. bis zum 60. Lebensjahr erfassen, Frauen sollten männliche Kräfte für das Feldheer freimachen. Aber der Reichstag, parteipolitischem Egoismus verfallen, war verständnislos geblieben. Reichskanzler und Regierung hatten sich zaghaft der vollen Durchführung versagt. Immerhin wird auch so eine mächtige Steigerung der Arbeiten für die Kriegserfordernisse erzielt. Die oberste Heeresleitung erreicht auf der ganzen Linie eine Erhöhung der Leistung, sodass die Armee in die Kämpfe des Jahres 1917 weit besser ausgerüstet eintritt als im vergangenen Jahre. All diese Bemühungen, die auf den vielfältigsten Gebieten einsetzen, liegen in den Händen des tüchtigen obersten Bauer. Die Armee erhält Flachfeuergeschütze, wirksamere Granaten, leichte Maschinengewehre, zuerst 4, später 6 auf die Kompanie. Die Fliegerwaffe wird verstärkt, Kraftwagen für den Truppentransport werden in Auftrag gegeben, der Fahrpark der Eisenbahn findet Ergänzung, die Munitionserzeugung wird gewaltig gesteigert. Das jammervolle Sparen müssen, während der Gegner im Gebrauch keine Grenzen zu beachten brauchte, ist nun zu Ende. So wird fieberhaft aufgerüstet, aber ebenso fieberhaft wird an der Schulung der Truppen gearbeitet. Auf die Manneszucht wird größter Wert gelegt. Die Infanterie wird wieder zum Gebrauch des Gewehres angewiesen, das zugunsten der Handgranaten zurückgetreten war. Die Artillerie erhält schwere Maschinengewehre zum Schutze bei feindlichen Einbrüchen. Die neu ersonnene Form der Abwehrschlacht wird eingeschult, das Festhalten am vordersten Grabenstück hört auf, die großen Stollen in der vordersten Linie, allzu oft wahre Menschenfallen, werden aufgelassen. Der Kampf wird in die Tiefe des Geländes verlegt, sein Schauplatz ist nicht mehr die Kampflinie. Hat nun der Gegner auch tagelang die deutschen Stellungen abgehämmert und sich dann im Infanteriesturm der vordersten Linie bemächtigt, so stößt er alsbald beim Vordringen auf ein sorgfältig der Natur angepasstes System von Einzelstützpunkten und Maschinengewehrnestern, die durch das Trommelfeuer schwer außer Gefecht zu setzen sind und in ihrer verheerenden Wirkung in dem zerpflügten Trichtergelände den schwersten Angriff abzufangen vermögen, sodass die deutschen Eingreiftruppen für den Gegenstoß Zeit gewinnen. Das Hauptgewicht liegt nun im Auffangen und Abwürgen des feindlichen Stoßes und im Gegenangriff, der die Linie zurückerobert. So bleibt der Angriffsgeist der Truppe aufrecht und es wird mit den Kräften gespart. Auch der österreichische Bundesgenosse macht sich den Inhalt der Vorschrift über die Abwehrschlacht zu eigen. Gewinnt die oberste Heeresleitung nur einige Wochen des neuen Jahres Ruhe, so wird sie den Gegnern ein Heer entgegenstellen, das die Schrecken der Materialschlacht überwunden hat, seinen Führern vertraut und wieder singend in den Kampf zieht. Dazu werden 13 neue Divisionen, jedoch zum Teil durch Herabsetzung der Stärke der übrigen, aufgestellt.